In der Demokratischen Volksrepublik Korea werden alle Kräfte auf den Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden des Bezirks Nordhamgyong konzentriert. Die Kohlenbergwerke des Bezirks Nordfanghe, einschließlich des Kohlenbergwerkes Sariwon, übererfüllen jeden Tag den Kohlenproduktionsplan mit 120%. Die Kohle ist sehr notwendig in den Fabriken und Betrieben zur Steigerung der Produktion von Maschinen, Anlagen, Materialien und Volkskonsumgütern für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden. Die Isolatorfabrik Gyeongsong stellte in einigen Tagen tausende Isolatoren her, schickte diese dem Stromübertragungs- und Verteilungsbetrieb des Bezirkes Nordhamgyong und dem Eisenbahnamt Chongjin und trug damit zur Normalisierung der Stromversorgung bei. Das Kabelwerk 326 Pyongyang produzierte alle Kabel für oben genannte nördliche Gebiete. In gut einer Woche stellte das Vereinigte Zementwerk Suncheon rund 5000 Tonnen Zement für die Beseitigung der Katastrophen her und organisiert derzeit die Arbeit dafür, das Zement unverzüglich den Orten für Aufhebung der Schäden zu schicken. Auch die Arbeiter der verschiedenen Fabriken und Betriebe, einschließlich des Vereinigten Schwermaschinenwerkes Daean und der Isolierstofffabrik Anju steigern die Produktion, um in den nördlichen Gebieten ein neues Wunder des Schaffens, des Glücks aus der Not ins Leben zu rufen.